Ja, schönen guten Abend. Es ist Sonntag, es ist fast pünktlich 18 Uhr. Hier sind die Weltraumaffen und eigentlich, als ich heute Morgen die Ankündigung geschrieben habe, dass wir die Korken knallen lassen, um zu feiern, dass Gawker Gläubigerschutz beantragt hat in den USA nach dem Hulk Hogan-Prozess, hat meine Stimmung ja dann doch noch einen Dämpfer bekommen den Tag über mit den Geschehnissen da in Orlando. Und ja, da das natürlich auch irgendwie wahrscheinlich nach allem, was man bisher weiß, auch in den Bereich reinspielt, den wir hier gerne behandeln, werden wir nicht drum herum kommen, auch über das ernste Thema zu reden. Wir waren uns eben auch noch nicht ganz einig, wie wir das genau hinkriegen. Da den Shitposting-Level und halt den Ernst der Lage zu verbinden. Aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Ja, die nackten Fakten zu der Schießerei sind halt momentan irgendwie 50 Tote und über 50 Verletzte. Und der Abel hat eben gesagt, dass die Ärzte damit rechnen, dass die Toten noch mehr werden. Das ist ein offensichtlich ein Einzeltäter, der in einer Schwulenbar in Florida, in Orlando, um sich geschossen hat. Es gibt Meldungen, dass sein Vater behauptet, das habe nichts mit Religion zu tun, sondern sein Sohn habe in Miami oder in Orlando halt Leute gesehen, die sich Männer gesehen, die sich auf der Straße geküsst haben und wäre davon so krass getriggert worden, dass er keine andere Wahl hatte, als dann dahin zu gehen. Ich verstehe das Ganze nicht so. Vor allem, warum da gleich wieder dieses Argument gebracht wird. Das hat aber nichts mit der Religion zu tun, weil das ist nun mal. Natürlich hat es nichts mit einer schwulenfeindlichen Ideologie zu tun. Natürlich nicht. Fickt euch alle ins Knie, Alter, ganz ehrlich. Hatte ich auch vorhin schon wieder eine Diskussion mit so einem Antifanten-Pisser, der mich dann da ewig darauf aufmerksam machen wollte, wie islamophob ich ja bin. Ja, tut mir leid, dass ich mich vielleicht vor einer scheiß Ideologie fürchte, die meinen Tod will. Hallo, bist du noch ganz zu bremsen? Ja, also auch ich verstehe auch nicht, wie jemand. Wenn das stimmt, was der Vater gesagt hat, klar, das ist wahrscheinlich auch eine Schockreaktion und der will irgendwie die Familienehre schützen oder was auch immer, aber halt Das so Ding ist halt blind jetzt bei zu den. sein, wo das herkommt, weil das kommt ja nicht von irgendwo her. Also, wenn du, keine Ahnung, in Randy Harpers Haushalt aufwächst, Es ist ein San Bernardino 2.0, die von den Linksspasten her, ne? Erst kommen sie an mit, ach, wir wissen ja noch nicht, wer es war, also dürfen wir nichts sagen, ne? Dann wird irgendwas kommen, ja, er ist Muselmann, aber wir wissen ja nicht, ob er dem Islam angehört. Und dann kommt, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Das wird wieder die drei Stufen, werden wieder die drei Stufen sein. Ich fand das Argument von der vulgären Analyse dazu gut. Wenn das nichts mit dem Islam zu tun hat, dann hatte die Religion über die ganze Geschichte gar nicht viel mit sich selbst zu tun. Ja. Kreuzzüge haben ja auch nichts mit Christentum zu tun, Nee, ne? überhaupt nicht. Das war der Imperialismus von damals. Hitler hatte auch nichts mit Nationalismus zu tun. Nee, nee, nee, nee. Wer das sagt, hat was falsch verstanden. Genau. Das Ding ist halt, dass bisher die Faktenlage noch sehr unklar ist. Der Name, ich habe ihn mir jetzt nicht gemerkt, das ist ein Moment, ich gucke mich an. muslimisch klingender Name. Es wird angegeben, der Mann sei Afghane oder afghanischer Abstammung. Die Eltern sind Afghanen und er wurde aber in New York geboren. So, ja. Das ist klar, das ist jetzt alles Spekulation noch, aber also es sieht nicht aus nach einem, was halt wahrscheinlich insgeheim halt den Social Justice Warriors durchaus lieber gewesen wäre, dass es ein blondhaariger Mann ist, Baptist spielt. der irgendwie mit Hakenkreuz-Tattoo da reinstürmt oder so, dann hätten sie nämlich ihren Trump-Posterboy gehabt. Der Schütze wurde identifiziert als Omar Sadiki Martin, 29. Und es gab auch die Information, er sei schon mal auf einer Überprüfungsliste gewesen wegen Kontakten in die radikal-islamistische Szene. Aber wie gesagt, das sind momentan alles noch Sachen, die im Netz halt rumfliegen, die man auch unmöglich so jetzt verifizieren Das kann. Ding ist aber, guck einfach San Bernardino an. Ist alles wahr geworden am Ende. Ja, und es gab ja auch eine Ankündigung, dass die nächsten Wochen in Europa und Amerika dass die Einwohner von Europa und Amerika spüren werden, was das bedeutet, bla bla bla. Irgendwer vom Islamischen Staat hat ja das ausdrücklich gesagt. Ich finde, das erinnert mich jetzt wirklich an was der Metacore mal gesagt hat zu dem Trump-Kram. Der hatte ja so ein bisschen Wahlkampf-Streams gemacht vor knapp einem halben Jahr, als die GOP-Sache noch nicht so entschieden war. Der sagte halt, Trump setzt ganz klar ein Gambit, nämlich er setzt darauf, dass bis zur Wahl nochmal richtig übel was mit Islamismus passiert. Und ja, also... Das ist relativ sicher auszugehen. Ne? Ja, natürlich. Wobei es gibt ja sogar schon Linke, die ja auch meinen, dass Trump dafür schuld ist, was passiert ist. Ja, was? Du hattest da eben einen Tweet zitiert. Warst du das Solanum oder Abram? Ja, aber ich glaube, ich habe den gerade. Doch, hier von Ralf Bauer, der irgendwie ein freier Redakteur aus Würzburg, steht hier bei Landesvorstand des BJW, wahrscheinlich irgendein Journalismus singt, schrieb, das ist die Ernte von dem, was der irre und menschenverachtende Trump dauernd sät. Aufwachen, USA. Aufwachen, ja. du dreckiger Hurensohn, Alter. Amerika erwache, sag ich. Weißt du, da könnte ich so einen Drachenlord-Moment so haben, weißt du, so, komm zu mir! Hashtag Adelaide hier, weißt du? Ich meine, klar muss man immer einen Unterschied machen zwischen islamistisch organisiert, also wirklich koordiniert von einem anderen Land heraus, und mit einem islamistischen Thema sozusagen inspiriert durch die Ideologie, aber nicht wirklich koordiniert. Aber das auf einen Trump abzuwälzen, ist halt irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Also nur weil wir Stalin nicht gemocht haben, hieß es ja auch nicht, jetzt schickt mal die Atomraketen nach Russland. Weil so also, der Wahlkampf von diesen Linksspasten läuft. Hillary hat keine Argumente, also müssen die Trump andauernd mit irgendeinem Scheiß versuchen, die da zu machen, der absolut keinen Boden besitzt. So kennen wir doch diese Leute, die funktionieren nicht anders. Ja, also. Wie ich gestern da mit dem einen, der dann halt ankam und fing, ich wäre homophob. Zack, hat wohl ein bisschen daneben gesetzt. Wenn das einer mitgekriegt hat, den einen, den ich da zusammengesetzt habe. War das nicht sogar der gleiche, mit dem Abel dann später noch das längere Gespräch geführt hat? Ja, Abel hat den ja für mich übernommen, nachdem ich... Der Dresden-Antifahrer. Ja, genau, der Heinz da, der kein einziges Argument hatte, außer... Und sich auch null mit Politik und vor allem Wirtschaftspolitik auskennt, aber so große Töne andauernd spuckt. So von wegen ja irgendwie die Lage in den 50er Jahren mit heute vergleichen und so. Dass man das ja alles so genauso machen könnte. Extremisten halt, die sind bescheuert. Habt ihr mal in den Chat geguckt? Irgendwie, Chris, sag doch mal was. Können wir dich nicht hören? Das Mikrofon ist an. Also jetzt, laut. Warum schaltet ihr mein Mikro aus? Hast du vielleicht Abel, kannst du in der Regie gucken, ob du ihn aus Versehen weggeklickt hast? Also mein Mikro war eben auch gemutet, weil ich getippt hatte und das war dann gemutet geblieben und ich musste es per Hand wieder anstellen. Insofern, vielleicht liegt es daran. Nee, dann wäre ja eingeblendet, dass sein Mikro ausgeschaltet ist. Ich muss mal hier den Chat noch ausklappen, sonst kann ich darauf gar nicht eingehen. Komisch. So. Ich meine, das mit dem Club, was passiert, das ist letzte Woche, ist auch in Kasachstan was passiert, da ist in einer Stadt Aktobe, haben islamisch motivierte Leute haben einen Waffenladen überfallen und haben sich Waffen rausgeholt, also sich ordentlich bedient an den Waffen, sind dann durch die Straßen gelaufen, haben Leute erschossen und haben Richard Dawkins ist groß geschrien. Auf jeden Fall. Und, da hat man aber auch gar nichts gehört. Und ich meine, da wurde sogar das Militär in Bewegung gesetzt. Und dann ist halt das Militär in die Stadt gekommen, um die Lage wieder zu beruhigen. Und das ist halt, natürlich ist durch halt das Internet kriegt man das immer stärker mit, was passiert. Aber irgendwie so, also jedes Wochenende irgendwie geht irgendwo was hoch und in der arabischen Halbinsel ist fast jeden Tag was los, also irgendwie ja, schmeckt es einem nicht so, was da so passiert. Also ich fand es auch mit Kasachstan relativ interessant, dass nichts davon in den Medien hier kam. Also ich habe nichts gesehen. Tja. Ja. Ich glaube, das ist unser offizielles Statement. Das schmeckt uns nicht so mit der Orlando und so Anschlägen. Ja, und was ja wirklich irre ist, ist ja, das steht ja in keinem Zusammenhang, aber das irgendwie 24 Stunden vorher gab es ja auch in Orlando diese Geschichte, wo diese, wie hieß es, The Voice, Teilnehmerin einfach von einem Fan bei einer Autogrammstunde erschossen worden ist. Na gut, Irgendwie Mädel Anfang 20, Typ geht hin, das war ja durch Knebel. alle Medien, aber durch. Naja, aber. Ja, was ich am geilsten wieder fand, ist halt, wie mit dem Flüchtlingsheimbrand in Düsseldorf wieder Riesenwelle geschoben worden ist durch die Nachrichten. Aber sobald rauskam, dass das ein Flüchtling war, war es Totenstille. Ja, vor allem mit dieser tollen, ja, der Verdächtige, ausgemergelt und ausgehungert, das Und dann ist das so ein Inbegriff eines. Fettschwein, Alter. Die Schlagzeilen, ey, Hässlicher Hurensohn, die Alter, haben wegen gesagt. Schokopudding-Streiterei da oder was? Es Ist gibt doch ja. sowieso Ramadan, darfst doch sowieso nichts essen, du Affe. Nee, das waren ja Leute, die sich nicht an Ramadan beteiligt haben und die waren dann sauer, weil Ah, okay, die so. Unterkunftsleitung wegen Ramadan die Mittagsportionen verkleinert hat und weil es keinen Schokopudding Ja, gab. da zünden wir erstmal das ganze Ding lächerlich ab. Ey, Ey, du bist ein aber gesunder Mensch, du verstehst sowas was der nicht. oberste Hohn daran ist, dass jetzt der DRK-Chef von Düsseldorf von den üblichen Verdächtigen angefeindet hat, weil er gesagt hat, wer sowas macht, sollte eigentlich unser Land verlassen. Was natürlich, also wie kann man nur diese armen Menschen Hey, traumatisiert sorry. und Aber dann. ich musste ihm da nee, nicht zustimmen. Ich musste ihm eigentlich widersprechen, weil dass der Typ ein Haus angezündet hat wegen Schokopudding, macht ihn mir schon irgendwie sympathisch. Das ist granted, granted. Das ist so typisch Deutschland, so, weißt du, so, weil in jeder Kleinigkeit wird ein riesen Larry geschoben, Es so. gibt keinen Schokopudding. Nein, nein, nein, nein. Nee, aber das Ding ist halt, wenn der, das sind halt die Leute halt, ne, weißt du, die heulen rum, weil er abgeschoben werden soll. Eine einzelne Person, die bewiesen hat, ne, dass sie keine Hilfe will. Und wegen dem Typen müssen jetzt wie viele hunderte andere leiden von den Flüchtlingen, die jetzt erstmal keine Bleibe vielleicht erstmal haben oder umfrachtiert werden müssen, wo sie dann irgendwo zusammengepresst sind. Ich meine, ich habe auch schon öfters mal bei Leuten auf der Couch geschlafen und nie habe ich mir gedacht, ha, jetzt zünd ich das Haus an, weil der hat kein Bier mehr zu Hause. Also, keine Ahnung. Das Aber ist halt das Ding, vielleicht. man gibt diesen Menschen Hilfe, sage ich mal, und die reagieren so. Dann haben sie auch diese Hilfe meiner Meinung nach nicht verdient. Aber das sind doch Weißt du, auch ich konnte ja nicht. auch nicht rumzetern wegen irgendwas, als ich in einem Obdachlosenheim gelebt habe. Diese Leute sind doch auch nicht die Hilfsbedürftigen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Jemand, der wirklich hilfsbedürftig ist, kommt nicht in das Land. Und hat nach irgendwie einem Jahr zig Anzeigen und zig Das Besuche ist auf ja das Geilste, der hat der irgendwie schon so Sicherheit. 35 oder so, was gesagt wurde, so Strafanzeige oder so schön gehabt, weißt du, und ist immer, was soll das? Ey, diese Frau hat was? Ihre GEZ nicht bezahlt, ne? Oder ihren Rundfunkbeitrag nicht bezahlt. Die ist in den Knast gegangen Ja, dafür. und der Typ Das weiß, muss man sich mal 35 Strafen überlegen, warten und ey. er, ja, dafür immer noch, ich Vor weiß nicht, allem. Alter. Und die kommt, dann kommen die Linken an und meinen, ja, man soll ja nicht, ne, so hasserfüllt werden, ne, wie schafft ihr das, es nicht zu werden? Ihr müsst doch behindert im Hirn sein. Man braucht die ja auch nicht nach Syrien zurückschicken, aber du kannst zum Beispiel Ägypten sagen, wir tun euch Unterstützung geben, finanzielle, damit ihr euer Land aufbauen könnt. Wir hätten gern, dass ihr Problemfälle mittragt und dann die Leute mitnehmt, wenn Syrien die Person nicht zurücknehmen möchte oder Marokko oder Algerien. Israel macht das genauso, die haben auch viele Einwanderer und wenn da sich das Heimatland querstellt, die Leute nicht zurücknehmen möchte, dann gibt man einfach etwas Geld zum Nachbarland und schickt sie dorthin. Aber es kann halt, ich möchte auch nicht, dass wenn jetzt ein Flüchtling eine blöde Sache macht, wie, keine Ahnung, eine Flasche Wodka klauen, dass er deswegen zurück muss. Aber es was anzünden, das ist halt irgendwo schon heftig, wenn du deine Unterkunft dann anzündest. Das geht halt nicht. Also. Irgendwie grobe Gewalt und sowas, da soll es halt irgendwann mal schlussern. Und auch das Organisierte, also wenn du den XY-Einzelfall verfolgst und da ab und zu mal in die Polizeiberichte reinguckst, läuft es ja kalten Rücken runter. Das sind Leute, die sind. An einem Tag kommen die und am nächsten Tag sitzen die schon in irgendwelchen Autos, um zu irgendwelchen Elektromärkten zu fahren und gezielt Zeug zusammen zu klauen. Ja, das hat auch mit Hilfsbedürftig nichts zu tun. Ja, also. Egal, wo die Leute herkommen. Ja, aber hier zu Orlando habe ich noch mal was. Kannst du mich kurz einblenden? Ich mache mir langsam wirklich Sorgen um Chris hier. Was ist denn mit ihm? Jetzt eingestanden und antwortet nicht mehr. Hier von unserer Lieblingsfeministin Lori Penny. Oh nein. Terrible news from Orlando. After this disgusting attack, the LGBT and Muslim communities in US and elsewhere will be feeling so much fear. Oh Gott. Ich bin kurz vorm Heulen, ganz ehrlich, Leute. Das ist unglaublich. Das ist jetzt kein Scheiß. Oh mein Gott, Lori Penny, du bist das dümmste Stück Scheiße. Die ist nicht nur dumm, sie ist das allerletzte, Alter. Wie kann man so ein kranker Mensch in der Birne sein? Das ist echt der Höhepunkt. Also. Alter, ganz ehrlich, wenn die irgendwo mal hier öffentlich oder so auftaucht, Alter. Nach den schrecklichen Nachrichten aus Berlin und diesem schrecklichen Angriff auf die jüdische und deutsche Bevölkerung, ne, werden die so viel Angst haben. Nee, weißt du, die... Das ist so lächerlich. Das ist halt so, oh ja, der Holocaust war sehr schlimm und mir tut es für die Nazis und die Juden sehr leid. Ja, genau. Die tun mir so leid, die armen Nazis. Die müssen jetzt in Angst leben nach dem Krieg. Aber solange wir noch beim Thema Islam sind, ich fand hier dieses, das ging ja rum. Ja, women removing their niqab after SDF seizes control of ISIS held village in Aleppo. Und was haben sie da drunter? Nijab. Kevin McGinnis sagte da was Schönes. This reminds me of the strippers in New York City who remove their panties to reveal the same panties. Ich meine, in Iran gab es jetzt einen Gerichtsbeschluss, dass wenn eine Frau eine Glatze hat, dass sie kein Kopftuch tragen muss. Und jetzt tun sich die Frauen dort alle die Haare rasieren, damit sie ohne Kopftuch rumlaufen dürfen. Super. Und hier streiten wir drum, ob man was tragen darf oder nicht. Also, weißt du. Und ein Kopftuch-Feministin ins Fernsehen und auf irgendwelche Hashtag-Proteste. Ich meine, ich möchte auch nicht, dass da jetzt eine Muslime angegangen wird, weil sie ihr scheiß Kopftuch tragen möchte, aber es ist halt für mich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht einfach mal Protest machen, ein Jahr lang kein Kopftuch tragen und wenn man es eine Woche ohne Terroranschlag schafft, dann kann man es wieder tragen oder so. Das einfach mal probieren. Weißt du, einfach mal eine Woche lang das nicht tragen und wenn dann eine Woche lang kein Anschlag war, dann kann man es ruhig wieder anziehen, aber solange, die sollten streiken, weißt du. Ja, Ich wann war das, diese Veranstaltung in Berlin? Das war nach Paris, ne? Nach dem Bataclan, glaube ich. Wo in Paris sich vorm Brandenburger Tor irgendwie die Politik versammelt hat und Vertreter der ausländischen Verbände und es hat auch ein Imam irgendwie gesprochen und so. Und da war niemand im Endeffekt. Sie haben irgendwie ständig versucht, die Kamera so wie bei der Reason Rally so zu halten, dass man nicht sieht, wie leer es ist. Und haben von 4000 Leuten gesprochen, aber wenn da 2500 waren, war das schon viel. Ja. Und das in Berlin, wo ich gedacht habe, jetzt wäre doch mal, das wäre eine Möglichkeit gewesen, einfach mal zu sagen, nee, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Deswegen stehen wir hier mit 150.000 und sagen, das ist scheiße. Aber du hast eben die vulgäre Analyse ja schon zitiert, er hat ja da diese 2006er Statistik in seinem letzten Video zerpflückt, wie viele Leute Probleme haben mit Selbstmordanschlägen in den einzelnen muslimischen Communities in Europa. Und die Zahlen sind nicht schön. Gerade wenn man sieht, dass egal in welcher muslimischen Community in Europa, die Anzahl der Leute mit radikalen Ansichten steigt, umso jünger sie werden. Ja. Und das ist halt okay, wenn bei uns einer irgendwie radikal ist, dann geht er zur Antifa oder irgendwas oder lässt sich halt ein Hakenkreuz auf die Glatze tätowieren oder so, aber er bringt keine, im Normalfall keine Leute um mehr, wenn er nicht Bader oder wie heißt er da? Pömrat heißt. Oder Chäpe. Aber da unten kann das, also mit dieser Ideologie kann es halt ganz schnell mit dem Mix, dass du als Einwanderer halt lebst und Sachen siehst, die du dir nicht leisten kannst, und du schiebst es darauf, dass du Einwanderer bist, ne? Oder worauf auch immer. Und dann kommt jemand mit so einer einfachen Lösung, sprengen die Ungläubigen doch einfach in die Luft. Ich finde es halt furchtbar, wenn du dir eine Karte anguckst, was halt in den muslimischen Ländern passiert. Kann auch keiner erzählen, dass sich jeder denkt, so, ja, das ist völlig normal, dass Leute erschossen werden, dass hier LGBTQ-Aktivisten in Indonesien mit der Machete abgeschlachtet werden, weißt du? Wo das ist das Krasseste, in den asiatischen Ländern, was da abgeht mit den Buddhisten und Hinduisten. Und in Indien und in Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan, Aserbaidschan, Armenien, Georgien, Iran, Irak, also weißt du, keine Ahnung, es meint ja niemand böse, aber irgendwas ist doch hier, läuft falsch, weißt du. Abel, ich habe das Gefühl, jemand hat dich bestochen, damit du Saudi-Arabien nicht genannt hast. Saudi-Arabien, ja. Ich war Habiten, Alter. Ja, ich bin einfach so angstlos, wie nicht mal irgendwie, ist nicht mal ein halber Tag rum und schon gegen diese, oh, wir müssen Muslime verteidigen in diesem, es ist verdammt, ich weiß nicht, ich bin total fertig, Alter. Nee, ganz ehrlich, die Muslime können sich selbst verteidigen. Ich tue Muslime von mir aus verteidigen. Kicken, da können sie sich nicht einfach erhängen, wenn sie so in diesem scheiß verfickten Himmel wollen, den es nicht gibt, verfickte Scheiße. Also ich tue sie verteidigen, dadurch, dass ich sie dauernd kritisiere, dass es vielleicht bei denen in der Kultur mal wieder klappt, mit irgendwie normal sein. Es wird nie was klappen und ich glaube auch ganz ehrlich, Alter, wenn die Scheiße so weitergeht, wird sie sowieso unser Ende sein. Und es dauert nicht mehr lang. Ich mein, überall ist Krieg und es kommt immer auf diese dreckigen Hurensöhne zurück. Immer. Immer habt ihr irgendwas mit Boko Haram hier, ISIS da, Al-Qaida hier, Dings da. Es ist immer irgendwas mit dieser Moslem-Scheiße, Alter. Ich krieg's langsam älter. Ich weiß, ne? Außer Charleston. Nee, aber ja, das ist halt... Das sind denn so, ne? Na. Ich meine, die Frage ist halt auch mit Ramadan und irgendwie, weißt du, keine Ahnung, die Religion des Friedens zeigt, wie friedlich sie ist, weißt du? Das ist so eine... Das ist so, als würde ich sagen, ja, die Nazis waren noch ganz friedlich. Guck mal, wie viele Kinder die gezeugt haben. Die haben sogar eine Autobahn gebaut, habe ich gelesen. Ja, da waren die Frauen noch beschäftigt. Weißt du, du verteidigst halt eine Hassideologie, eine mörderische Ideologie mit so, oh ja, aber hier, guck mal, die benehmen sich doch. Ja, auch nicht alle Nazis haben Juden vergast. Und auch nicht alle Deutschen waren Nazis, aber das wird auch ignoriert, wenn es in die Argumentation passt. Ja, wir sind ja immer sowieso noch sowieso... In Nanjing haben die Nazis interveniert, weil die Japaner zu viele Chinesen abgeschlachtet haben. Da hat die Nation, die Konzentrationslager zu organisiertem Massenmord hat, gesagt, das ist unmenschlich, was ihr hier tut. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, vor allem, wenn man weiß, was die Japaner da abgezogen hatten. Ja. Die haben ja auch, die haben den Leuten bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen in der Öffentlichkeit und so ein Kram. Das war, ja. Ja, mit Macheten und Alter, also, ja. Blendet mich mal wieder aus. Ich glaube, du bist ja schon die ganze Zeit, oder? Nee, ich bin noch eingeblendet, glaube ich. Ja. Jo. Oh ja. Okay. Chris will was sagen, dann könnt ihr den mal konstant einblenden am besten? Dann lassen wir jetzt mal die Moslems in Ruhe und gehen. Und zu den Feministen über. Nee, wir reden jetzt über Programmierer. Ganz ehrlich, Alter, nee, ich will auch nicht, sonst fange ich hier echt noch gleich an zu heulen, weil ich bin fassungslos, ganz ehrlich. Ja, vor allem diese Instant-Reaktion, immer mit not all Muslims. Weißt du, ihr habt nicht mal einen halben Tag, es hat nicht mal für euch wenige Stunden gedauert, Alter. Sag ich mal, dass Schwulen etwas passiert, ist schon wieder zu, oh, wir müssen Islam in Schutz nehmen, zu drehen. So, wie es diese Leute auch geben würde, die dann immer sagen gleich so, ja, es sind ja alle Muslime und bla bla bla bla bla oder so ein Kram, die gibt's ja eigentlich gar nicht. Also zumindest nicht so... Also, keiner sagt, dass alle Araber gleich Muslimen, gleich Terroristen sind. Aber diese Ideologie züchtet halt so eine Leute. Und das ist falsch. Wer das verteidigt, ist ein Hurensohn. Der kann auch gleich Nazis verteidigen, ganz ehrlich. Ja, sollten sie eigentlich dann auch. Weil die sollten dann auch jedes Mal... Ja, aber nicht alle Nazis zünden Flüchtlingsheime an. Das machen doch nur ganz wenige Extremisten. Das Flüchtlingsheim anzünden hat mit Nazi-Sein überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nicht. Ohne Scheiß, ich habe heute erst eine Dokumentation über Gauleiter gesehen zur NS-Zeit und die haben da auch gemeint, so ja, da gab es auch viele Leute dabei, irgendwie, die haben gleich kapituliert und dafür gesorgt, dass irgendwie die Zivilbevölkerung da nicht unnötig leiden musste. Und dann gab es andere, die haben irgendwie bis zum letzten Mann da irgendwie gekämpft und so ein Kram. Das passt da eigentlich auch rein. Der Motto, ja, manche Gauleiter waren noch ganz okay. Ja, ich weiß nicht, man muss halt immer gucken bei dem Nazi-Kram, welche Leute Soldaten waren und welche nicht, weil ein Soldat hat unter Umständen nicht besonders viel Wahl, aber das ist halt auch der Unterschied zwischen SS und Wehrmacht gewesen damals. Ach, ich glaube, Arschlöcher gab es in beiden Fällen. Ja, klar, aber wenn du Soldat bist, bist du halt Soldat. Und für Fahnenflucht wirst du halt hingerichtet. Um sicher, sicher, klar. Es heißt doch immer, dass die Nazis Bücher verbrannt haben. Das waren die Studentenvereinigungen, die gefeiert haben, dass jetzt Bücher verbrennen dürfen. Schau ich an die Safe Space, das im amerikanischen Campus ist, schaue ich da gerade ganz genau hin, bei dem Schlagwort, dass es die Studenten waren, die mit Bücherverbrennung angefangen haben. Ist ja auch fantastisch, diese Geschichte da jetzt in England, wo, welche Uni war es? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Major English Poets Vorlesung soll gekippt werden, weil halt Chaucer, Shakespeare und Co. halt Keats, alles weiße Männer und es geht halt nicht. Und deswegen soll da im Fach Englisch soll da mehr Diversität und mehr Frauen und farbige Poeten aus dem 18. Jahrhundert. Keine Ahnung, was die genau wollen. Das finde ich gut. Mehr guck mal hier, Farbe. Weißt du, hier Paris passiert was, Hashtag Pray for Paris. In Istanbul passiert was, Hashtag Pray for Istanbul. Jetzt was passiert mit Schwulen? Pray for the world. Das ist euch allen scheißegal, Alter. Hängt euch. Pray for Penis. Pray for Penis. Würde mich mal wieder einblenden. Ja, Appelbaum. Stell mal so ein, dass der Doe eingeblendet ist, Alter. Na, Chris ist eh unser Präsentator. Ja, ich habe mal wieder so ein bisschen die Woche über ein paar Sachen rausgesucht. Zum einen haben wir letzte Woche schon über einen Applebaum gesprochen. Und jetzt ist hier die Dame, von der wir letztens schon diese Tweet-Chain hier eingeblendet hatten, diese Natanji, die wir auch aus dem Gamergate schon kennen, die versucht sich jetzt hier gerade so ein bisschen in, ja, unser Public-Shaming, unsere komischen Blogs sind natürlich gut und eure sind schlecht. Und hier steht dann auch direkt irgendwie drin, wo war es hier mit Gamergate? Vom Blog ist es noch nichts bewiesen und es wird direkt public geshamed, Alter. Ja, genau, hier. Gamergate halt eben. Diese Methode muss also mit viel Bedacht eingesetzt und von uns allen bewertet werden. Sie ist nicht automatisch okay, sondern basiert auf den Umständen, mit anderen Worten. Basiert auf politischer Zugehörigkeit. Gamergate hat das Public Shaming vielfach genutzt und stets für Schmierkampagnen missbraucht. Ja, tut mir leid, aber dass Sarah Butts Kinderpädophil-Drecksschwein war, das war Fakt. Und das war halt ziemlich gut belegt, sorry, auf ihrer eigenen Website. Ja. Wer im Internet postet, wie sehr er gerne an Kinder rangehen will, der soll damit halt auch rechnen, dass es irgendeiner mal gegen ihn verwenden wird. Vor allem, wenn er die Archive selbst aufhebt. Oh Mann. Die Veröffentlichung von Abuse erscheint besonders dann wie der einzig realistische Weg, wenn es um Handlungen geht, die moralisch unter aller Kanone, aber nicht per se strafbar sind. Hallo Zoe. Ja. In der Tat, genau. Und so ist es halt eben auch. Und vor allem, ist ja auch noch so ein, ich glaube, denn bestimmt ja, Zoe Post war ja, ne, total falsch und, ne? Ja, aber wieso hat Zoe Quinn denn, als Aaron mit Anwälten und so angekommen ist und richtig Druck gemacht hat, wieso hat sie den Prozess aufgegeben? Das weiß ich nicht. Weiß, dass sie gelogen hätte. Ich habe mit der Autorin dieses Artikels über den Zoe Post gesprochen und die fand den unter aller Sau. Ja, aber den Applebaum-Post, das findet sie toll, ne? Anscheinend. Ja, das lesen wir ja hier auch wieder. Doppelmoral. Diesen Spruch ist so lustig, wo die sagt, Applebaum hingegen ist eine öffentlich beachtete Person und mit viel Macht. Ja, aber Zoe Quinn, ne, das haben wir hier zum Beispiel. Hier, Wikimedia Diversity Conference 2016, Washington D.C. Feature a Keynote bei Zoe Quinn, Co-Frauen auf Crash Override Network. Noch Fragen? Nee, vor allem das Krasse ist ja, das hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon besprochen, dass im Applebaum-Post nur Anschuldigung ohne irgendwas ist und alles anonym irgendwie und aus zweiter und dritter und vierter Hand. Und das im Zoe-Post halt, das war nur, der hat halt nur die seine Facebook-Unterhaltung mit ihr. Und dann auch ein paar Beschreibungen für was zwischendurch passiert ist. Und das war's. Das war halt alles belegt. Du konntest es lesen, du konntest sehen, was sie gemacht hat, wie sie auf ihn reagiert hat, wie sie Selbstmord ihm gedroht hat, dass sie selbst sich umbringt, wenn er sie weiter damit konfrontiert, dass sie ihn betrogen hat. Also üble emotionale Manipulation. Und bei dem Applebaum-Ding, da gab's jetzt einen Tweet longer. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, ob ich den noch in der Timeline habe. Ich werde den mal raussuchen von einem. Nee, ich weiß nicht, ob das der war. Es gab noch einen anderen, nämlich von einem der angeblichen Opfer. Ja, genau, stimmt. Habe ich jetzt halt gesagt hat, Leute, das ist totaler Bullshit. Der, ich war zu der Zeit mit dem verbändelt und es war alles okay. Die haben alles aus dem Kontext gerissen und lügen. Und haben sich da irgendwie in eine Situation eingemischt, wo sie nichts zu suchen hatten. Ich guck mal, ob ich den finden kann. Ach, du meinst den Schwittlonger von der Frau, die ja anscheinend hier belästigt worden ist? Ja, die angeblich belästigt worden ist von ihm, die aber gesagt hat, hey, I was all over him. Sie weggezogen hat und sowas. Ja, und hätte sie weggezogen und dann mit Intent auf den Typen eingeredet und sie hat dann überhaupt nicht gerafft, was der da will eigentlich. Total out of line. Guck mal, dieses Ding hier ist von Applebaum selber und er streitet auf jeden Fall alles ab. Sagt hier, accusations of criminal sexual misconduct against me are entirely false. Sind sie auch, bis nichts bewiesen ist. Ja. Also das auf jeden Fall mal. Und dann beschwert die sich hier auch über diesen Blog-Eintrag hier von Fefe, der hier sagt, ich habe Jake ein paar Mal getroffen und habe mich kurz mit ihm unterhalten. Zu den Verwaltungsvorwürfen kann ich nichts sagen. Aber dass Jake sich gerne mit anderen Leuten Arbeit schmückt und persönlich schwierig ist, das kann niemanden überraschen, der mehr als 10 Minuten mit ihm zu tun hatte. Also an diesen Nummern scheint wohl was dran zu sein. Ansonsten sagt er halt eben... Das sind aber viele in dem Bereich. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist... Ja, vor allen Dingen halt diese komische Clique, ne? Also dem würde ich auch nicht mal Weg trauen. Wer sich freiwillig und ohne Not in der Nähe von unseren Paten aufhält, der kann, finde ich, danach nicht mit dem Finger zeigen. Jeder ist für seinen Umgang selbst verantwortlich. Ja, das ist wie, als gehe ich in dieses Camp und prangere öffentlich mal eine Homosexualität an und werde dann vom Dach geschmissen. Das ist jetzt ein extremes Gegenbeispiel, aber, ne? Ja, das hättest du ja auch nicht wissen können. Ich meine, das ist die Religion des Friedens. Ja, mir wurde immer gesagt, dass die Religion des Friedens und ich soll halt nicht so rassistisch sein. Wahrscheinlich fragst du die dann noch, wenn sie Schwung holen, so, wer hat euch so böse benachteiligt, dass ihr mich jetzt hier vom Dach schmeißt. Ja. Ja, was ich auch noch gefunden hatte in dieser ganzen Sache, das kannte ich noch gar nicht, das ist ja irgendwie von 2013, ein Blog von wo eine Affäre von Herrn Beckedahl von Netzpolitik. Und das ist hier irgend so eine Journalistin von der Taz, die hier wohl eine Affäre mit ihm gehabt haben soll und dann hier irgendwie ihn da auch bezichtigt, er hätte irgendwie mit ihr geschlafen, obwohl sie irgendwie das nicht wollte. Und wo war dieser Spruch hier? Ja, genau hier. Ficken konnte Beckendahl mich dafür immer. Auch mal, als ich Nein sagte. Und ja, die haben sich da wohl irgendwie, also sie sollte irgendwas zum Thema Frauen und Linux schreiben und so ein Kram. Und coole Jungs, die mit Becke da spannende Politik machten. Also, wenn ihr mich fragt, ist das auch wieder irgendwie Humbug-Kram. Auf jeden Fall, man weiß es halt nicht, wenigstens in diesem Fall die Dame, die das vorgeworfen hat, nicht anonym. Soll ja mal zugute halten, aber ob die so ganz bei sich ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber das ist ja auch eine Sache, die schon lange bekannt ist eigentlich, dass in dieser Software- und Open-Source-Szene, spezifisch bei Linus, oder der ist doch Linus Torvald, oder? Der Linux-Macher, oder? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Das hat es auch mal irgendwie angesetzt. Ja, das kam dann halt raus vor einem Jahr oder so, dass der spezifisch halt sich nicht mehr alleine bewegt, wenn er auf irgendwelchen Conventions oder so ist, weil er halt Schiss hat, dass irgendjemand ihn alleine erwischt und dann ihn anschuldigt mit so einem Bullshit. Ja, ich glaube, die hatten sogar mal irgendwie irgendeinen auf den angesetzt oder ja. So. Naja, das kam dann raus. Ich hab das Jill Behring-Ding, das ist das angebliche Opfer von Jacob Applebaum, habe ich mal bei uns im Chat, das kannst du auch mal einblenden, der Twitlonger. Das ist halt total krass, die nimmt das halt Punkt für Punkt auseinander, dass alles von denen mit Absicht falsch interpretiert wurde. Und es ist halt ziemlich widerlich, ehrlich gesagt. Geht nicht. Oh. Ja. Hier haben wir den. Das ist ja auch toll, Gizmodo. Ich habe das auch gerade schon eingeblendet. Ah ja, okay. Dass das hier irgendwie auf so einem Gizmodo-Artikel irgendwie beruht, das ist ja auch so ein Gorka-Ding. Ja, Das passt natürlich auch schon wieder prima rein. Ich lese nur mit Augenzeugen. 2016 Gizmodo, publish the story. Ja. Mit Augenzeugen berichten. Emerson Dunn, Meredith Patterson und Andrea Shepard. Supposedly Rico und Applebaum's Zitat Unwanted Sexual Advances. Ja. Das ist halt, da hat sich ja auch Don Alfonso zu gemeldet und gesagt, ja, ich habe mir das jetzt mal angeguckt, das war ja vollkommen offensichtlich Rufmord. Mittlerweile, und die wundern sich dann immer, dass ihnen keiner glaubt, ne? Also, wenn man so oft irgendwie Feuer gerufen hat und so ein Shit. Ja. Also, ich gehe bei denen mittlerweile auch davon aus, dass alles, wo die sich da irgendwie dran baumeln und diese ganzen Leute, die sich da irgendwie vor den Karren spannen, dass das im Endeffekt irgendwie auf nichts hinausläuft. Genauso ein Ding ist ja auch hier die, wollt ihr mich mal wieder einblenden? Oder? Ja, ich bin gerade eingeblendet. Aus irgendeinem Grund. Hallo? Die Weltraumaffen sind tot, sein Browser ist abgestürzt. Okay, hört aber gleich sieht aber ganz anders aus, wenn er nicht bald wieder reinkommt. Ich habe sie ja auch alle aufgerufen. Was willst du einblenden? Sind wir noch on? Hört ihr mich? Ja, ja. Wir sind on. Okay. Alles gut. Wer ist, hatten wir? Ja, hier die... Ja, könnt ihr mich auch eigentlich wieder einblenden, oder? Ja, geht das jetzt? Hallo, Abel? Das geht nicht mehr. Ich habe keine Adminrechte mehr für den Stream. Abel, muss irgendwer haben. Warte mal, ich gucke mal, habe ich Adminrechte? Nee. Oder? Ja, aber wenn der Ausrichter länger als 5 Minuten weg ist, hört der Stream auf, ne? Dann müssen wir nur fast gleich neu starten. Nö, live sind wir immer noch, also das ist alles gut. Chat schreibt mal, wenn wir live sind, Penis in den Chat. Was sehe ich denn hier? Von Anne Witzorek. Oh. Ja, genau, das ist von Anne Witzorek und ich wollte das auch eigentlich gar nicht groß drauf eingehen, weil ich habe es mir noch nicht in allen Details durchgelesen, weil das eh von Anne Witzorek ist. Bla, bla, bla, bla, ja. Bla, bla. Aber ich habe nur hier unten gelesen. Okay, wir sind nur live Peniswunden geschrieben. Ja, ich glaube, es war dieses hier. Sie ist kein perfektes Opfer, weil es eben keine perfekten Opfer gibt. Ja. Ja, perfektes Opfer. Also ich meine, das mit den falschen Anschuldigungen, deswegen habe ich mich auf der DIGRA und auch auf der Republika nicht als sozusagen als kritische Stimme geäußert, weil ich halt auch einfach Angst davor habe, dass dann irgend so eine Frau auf die Idee kommt, mir eine dumme Anschuldigung an den Kopf zu werfen. Ja klar, dann läuft so Kram wie bei den Honey Badgers da auf der Calgary Expo letztes Jahr. Ja. Aber insofern immer Kamera, immer irgendein Aufnahmegerät dabei haben und das ist schon abgefahren, dass das so sein muss. Oder diese aber Nummer hier halt eben. Zum Beispiel in Russland im Verkehrsbusiness, da hat ja auch jeder da seine Kamera im Auto, sowas, weil du, ne, immer alles beweisen kannst. Ja, ich würde gerne sagen können, als in Deutschland diese sexuelle Selbstbestimmung gesetzlich geschützt wurde, war ich 35 Jahre alt. Naja, die sexuelle Selbstbestimmung. Und das ist dann ein Codewort für diese super tollen Istanbul-Konventionen. Alles für die Frauen, nichts für die Männer. Ab in den Knast. Scheiße, die sie sich da irgendwie überlegen. Also von mir aus kann sie das immer gerne sagen. China Lisa, ey. Ich meine, kümmert sich ja bei dem, was sie sonst sagt, auch nicht wirklich um die Realität. Nee. Gab es ja auch noch einen schönen Tweet in ihrer Timeline zu dem Thema, der war von einer Journalistin, glaube ich. Oh, wo ist er denn? Vielleicht sollten wir einfach alle nochmal hör auf, Anne, hier schreiben, weil sie ja hier gerade gesagt hat, dass das vollkommen eindeutig wäre, wenn jemand hör auf sagt, man da nicht weitermachen darf mit seinem Quatsch. Das wäre eigentlich Leute, ziemlich cool, wenn jemand irgendwo in der Talkshow sich aber gegenüber sitzt und sagt, hör auf, Anne, hör auf. Warum hörst du nicht auf, Anne? Hör auf! Alle direkt geblockt wurden. Schreibt einfach mal nur auf. Also ja, dieses Ding wollte ich eigentlich skippen, was du da jetzt hast, weil es eigentlich nicht so wild. Das ist einfach so eine Piratin. Ja, und eine ist halt das typische... So komische Lena-Tante ist auf jeden Fall die, wo es irgendwie heißt, sie hätte den Feminismus in die Piratenpartei gebracht. Also danke nochmal. Und ja, die unterhalten sich da halt. Also diese Lilly ist im Stadtrat von Leipzig, glaube ich. Und Ja, die unterhalten sich da gerade darüber, ob das jetzt okay ist, diese Applebaum-Nummer irgendwie zu machen. Ja, und natürlich ist es laut ihr.